heißt, jetzt legen wir los. Genau. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu Lob und Tadel, der Sendung ohne ordentlichen Untertitel. Okay. Die Ausgabe Nummer 12 ist es und ich bin zu Gast bei Esther Domburg. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich, dass wir heute zusammen reden können. Wir sind in Wien am Resselpark, am Karlsplatz in der TU Wien. Genau, so ist es. Technische Uni Wien. Und bevor ich noch sage, wo genau, erzähle ich einfach einmal, was du gemacht hast und was man auf deiner Website findet. Du hast im Abwasserkanalnetz von Wien Videoanalysen gemacht. Du warst dann oben überirdisch in einer Papiermaschine. Ich hoffe nicht drinnen, sondern draußen herum. Du hast bei der Müllabfuhr mitgemacht. Ja. Du hast dort gefroren, schreibst du. Ja. Du hast Alarmzentralen und Leitzentralen mitgeplant. Und ja, wenn man das noch einmal, Müllabfuhr, Leitzentrale, Papiermaschine, Abwasser. Gibt es da irgendwas gemeinsam? Ja, das Gemeinsame ist eigentlich bei aller Arbeitsplätze, dass ich angefragt wurde, diese Arbeitsplätze zu verbessern und die Bedingungen für die Mitarbeiter besser zu gestalten, dass sie weniger körperliche, psychische Belastungen haben. Ja, das ist eigentlich das Gemeinsamste, glaube ich einmal. Also es sind alle Menschen bei ihrer Arbeit, die ich angeschaut habe oder die Arbeitsplätze angeschaut habe und ja, da versucht habe, da Verbesserungen zu finden, zu überlegen. Und ich bin 15 Minuten jetzt bei dir im Büro und spüre schon selbst eine Verbesserung. Du hast gefragt, wie groß bist du? 1,85. Aha. Dann hast du ein bisschen am Sessel geschraubt und ich sitze jetzt auf einem Sessel, der fühlt sich ultimativ gut an. Okay, ja, das ist schön. Aber normalerweise müsste ich das dann eigentlich auch noch einmal zusammen mit der Person direkt drauf machen. Weil auch wenn man 1,85 ist, hat man nicht unbedingt gleich lange Beine, gleich lange Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarmlängen und so weiter. Na, jetzt sage ich mal, was ich spüre. Also ich spüre mal als erstes, dass meine Beine ordentlich am Boden stehen. Ja, das ist richtig. Dann spüre ich einen angenehmen, leichten Druck auf meine Oberschenkeln, die am Sitzpolster aufliegen. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass da nichts ist. Also es drückt mich schön und ich spüre gleichzeitig ausgewogen den Druck auf meine Beine vom Boden her. Dann spüre ich von hinten eine leichte Unterstützung, aber ich habe eine Beweglichkeit, ich kann mich vor- und zurücklehnen und das ist scheinbar so gut eingestellt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich falle jetzt nach hinten um und gleichzeitig, wenn ich nach vorn gehe, habe ich immer noch das Gefühl, jemand stützt mich. Und wenn ich so beiläufig ein bisschen die Hände, die Arme… Die habe ich jetzt noch nicht ganz richtig eingestellt, dann aber… Machen wir das dann. Also es sollte immer so sein, dass die Sessel so eingestellt sind, dass, oder die Armlehne in dem Fall, dass die Schultern nicht ins Gelenk fest reingedrückt werden. Also dass da schon ein leichter, jetzt ist es eins niedriger wie der andere. Dass die Schultern nicht in den Gelenken reingedrückt werden und dass man sozusagen die Schulter hochzieht, sondern einfach, dass die Hände locker liegen können und abgestützt werden. Wenn du jetzt am Computer arbeiten müsstest oder würdest, dann… Eigentlich bräuchte man, das ist einfach ein Nachteil bei den meisten Sesseln, braucht man die Armlehne nur, bis wie dick man selber ist. Weil die meisten Personen fahren so weit bis zum Tisch hin, dass sie sich dann, normalerweise würden sie mit der Armlehne, wenn man die richtig einzelt in der Höhe, würden sie anstoßen mit dem Stuhl. Und damit sitzen sie weiter weg und dann hat man eine größere Reichweite von den Armen und die Armen hängen ja an der Schulter dran. Und wenn die Lehnen zu lange sind, dann… Naja, dann kann man nicht bis zum Tisch fahren und dann, entweder tun die Mitarbeiter sie dann runter, so wie ich jetzt, damit man nicht anstoßt, oder sie geben sie so hoch, dass sie drüber sind. Und beides ist nicht gescheit? Naja, es ist eigentlich schade um die Armlehne, weil dann braucht man sie gar nicht. Stimmt. Und es gibt schon Hersteller, das sind im Allgemeinen schon… teure Stühle oder von Herstellern, die teure Stühle herstellen, die sind nur bis dahin, also so dick, wie man selber ist, damit man schon die Abstützung hat. Ja, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie dick man ist. Und der Normsessel wird eigentlich fabriziert von jemandem mit, ein Mann mit 1,75. Mit ein bisschen am Bauch. Nein, nicht so sehr mit dem Bauch, aber… die sind breiter, die Männer sind breiter, Frauen würden gar nicht so die Armlehne gar nicht so weit weg haben müssen, weil die müssten näher ran haben. Mhm. Und ja, meistens sind sie schon eine Spur dicker, also nicht so schlank wie viele andere Personen. Und da wird es auf abgestimmt. Aber grundsätzlich braucht man keine lange Armlehne. Mhm. Außer man hat Probleme beim Aufstehen, wenn man eine Beeinträchtigung hat, motorische Beeinträchtigung, wenn man nicht gut aufstehen kann oder wenn man Erlähmungen hat oder was auch immer halt, dann braucht man natürlich eine längere Armlehne, weil man die ganze Länge braucht zum Aufstehen und auch wieder zum Hinsetzen. Aber ein gesunder Mensch braucht im Prinzip nur kurze Armlehne, beziehungsweise würde auch ohne Armlehne auskommen. Jemand, der so über einen Bürostuhl reden kann und an der TU Wien arbeitet, der hat einen ganz bestimmten Beruf. Hoffentlich, ja. Nein. Ja, ich bin Ergonomin vom Beruf, habe in Holland Ergonomie studiert und ja, lebe seit 20 Jahren in Österreich und deshalb auch noch immer meinen Akzent, meinen holländischen Akzent und auch manchmal meine Fallfehler. Gott sei Dank. Die Hörer mir hoffentlich auch verzeihen. Es ist so schön, wenn man Farbe in der Stimme hört. Holland, ihr seid die mit Ankommst, oder? Da steht irgendwo am Flughafen. Ankommst. Und, Ankommst, ja, stimmt. So lustig. Also für Ankunft. Mich. Was, naja, wieso? Ankunft, aber es steht im Ankommst. Und das ist so eine deutsche Ankommst. Wenn du in Wien ankommst, dieses Wort gibt es nämlich, aber Ankommst ist ein Verb und das würde man nicht an die Tür schreiben, an einem Flughafen, als Zustandsbeschreibung einer Tür für Ankunft. Ankommst. Ja, ja. Schnellheit. Mhm. Geschwindigkeit. Ja, ja. Schnellheit. Also über dieses Wort habe ich mich noch nie so Gedanken gemacht. Ja, also ich bin jetzt richtig in Wien angekommen, sagen wir mal nochmal so. Ja, und arbeite seit 20 Jahren in dem Beruf und habe somit auch schon wirklich tausende Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gesehen, auch schon wahnsinnig viele Arbeitsplätze gesehen, von der Ernährungsindustrie bis Papierindustrie, bis Kunststoffindustrie, eben bis, wie am Anfang auch schon erwähnt, im Kanal unten, ja, einfach auf Straßenmeistereien, einfach ganz breit gespreit hier auf der TU, viel Labors, natürlich aber auch viel Büroarbeitsplätze, Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Bedürfnissen, mit beeinträchtiger motorischer Art oder sensorischer Art, mit nicht so gut sehen können, nicht gut hören können und dass man andere Aufstellungen braucht im Büro für die Kommunikation. Also sehr, sehr weit gespreit eigentlich. Ich war mal in einer Blasmusikwerkstatt, die Trompeten anpassen. Mhm. Und bei der Blasmusik spielen sehr viele Menschen so vom Land, die irgendwelche Kreissägen, Finger fehlen. Und ein großer Teil der Arbeit oder viel Arbeit wird dort auch verwendet, diese Instrumente anzupassen an die Gegebenheiten. Zweites, drittes Fingerglied oder alles fehlt, keine Ahnung, was da alles gibt. Und das ist eigentlich, war ziemlich interessant, was es da eine Welt an Nicht-Norm gibt. Also, wir werden heute über die Ergonomie oder über deinen Beruf auch sprechen. Und was besonders interessant ist, über diesen Blick, weil es ist der Beruf der Ergonomin einfach, du hast gesagt, der coolste Beruf. Ja. Und weil er so dazwischen ist von verschiedenen, ja, was denn eigentlich? Ja, es geht schlussendlich um den Menschen. Und in Zusammenspiel mit seiner Umgebung, mit seiner Arbeit, mit seinem Arbeitsplatz, mit Objekten, die man in der Hand nimmt. Ja, es ist nicht Industriedesign, dass man sagt, jetzt designt man eine Tasse so, dass sie besser mit dem Henkel passt. Das wäre schon zu speziell. Nein, das könnte auch theoretisch ein Teil davon sein, dass ich sage, ich mache Anführungszeichen ergonomischen Becher für einen Mensch mit solchen großen Händen, so eine große Reichweite bis zum Mund und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich aber den Draht verloren. Ja, genau. Wenn du, wo zwischen bist du? Menschen arbeiten an ihren Arbeitsplätzen und es würde gar nicht auffallen, wenn du nicht dort wärst. Aber wenn du hingehst zu einem Arbeitsplatz, dann siehst du plötzlich wo den Menschen du siehst. Ich sehe den Menschen, wie er zusammenspielt mit seiner Umgebung, weil diese Becher, die ich für den einen Mann, 1,80 groß, was auch immer, entwickelt hätte, könnte für ein Baby mit 2 Jahren oder 1,5 Jahre viel zu groß sein und das Wasser oder das Getränk, was drinnen wäre, würde rausgeschüttet werden oder es wäre zu heiß und man bräuchte irgendwas anderes, wodurch derjenige das nicht trinken sollte, weil er sich anders verbrennt. Und was sehe ich anders? Ich glaube, viele Menschen entwickeln einen blinden Fleck, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz sitzen. Das fängt an bei der ganz banalen Bürosessel, dass jemand sich draufsetzt, ohne nachzudenken und den Sessel so stehen lässt, wie er schon 20 Jahre dort steht oder auch schon 20 Jahre so eingestellt worden ist. Also ich war letzte Woche war ich in einer großen Firma, habe ich die Büromitarbeiter betreut und die Mitarbeiter wurden übersiedelt. Und da war eine Dame dabei, 1,60 groß circa, und die saß an einem Schreibtisch mit 77 Zentimeter. Und 77 Zentimeter, es könnte theoretisch für sie passen, wenn sie ganz lange Unterschenkel hat und ganz lange Oberarm hat, aber normalerweise passt 77 Zentimeter nicht. Und diese Person hat über Beschwerden geklagt. Aber dass es möglicherweise, sie hat auch über Schulterbeschwerden geklagt, und dass das möglicherweise an den Tischhöhe liegen könnte, ist ihr einfach nicht in den Sinn gekommen. Und jetzt wurde der Tisch 7 Zentimeter runtergestuft und auf einmal sind die Rückenschmerzen viel weniger beziehungsweise weg. Und ja, ich glaube, dass es oft blinde Flecken sind. Und ich koche auch nur mit Wasser. Und ich habe eine Ahnung, wie oft jemand tragen kann, was belastend ist für den Körper oder was weniger belastend ist, wie viele Alarme jemand wahrnehmen kann, wenn er in einer Warte sitzt und Tunnel kontrolliert, wo die Autos ständig durchfahren, wie viele Schirme sind noch zu bewältigen mit den Augen, für wie viele Schirme braucht man dann noch einen Lärm dazu oder ein Piepston oder irgend sowas, hallo in Tunnel XY, ist ein Stau oder ein Glatteis oder was auch immer, da muss dann ein Ton her. Und ja, diese Kombinationen, was können Menschen normalerweise, zwischen Anführungszeichen, auch wieder normalerweise bewältigen? Welche Umgebungsbedingungen müssten gegeben sein, damit sie das auch gut bewältigen können? Was wäre worst case? Also in alle Tunnel, jetzt Beispiel an dem Tunnel, in alle Tunnel ist was los. Mhm. In der einen brennt ein Fahrzeug, in der anderen ist Glatteis, in der dritten funktioniert der Ventilator nicht und. Was können Menschen da bewältigen und wie kann man das so gut einrichten, dass die Mitarbeiter unterstützt sind von diesen Software, der auf dem Schirm steht und nicht, dass sie auch noch einen zusätzlichen Stress bekommen, weil sie nicht finden, wo man, weiß ich nicht, das Stopp-Zeichen aufblinken lassen kann oder wie man im Tunnel hineinsprechen kann als Tunnelwart über den Radiosendern. Und die Psychoakustik. Oder? Es ist nicht nur die Psychoakustik, es ist ja zum Teil schon, aber einfach, was kann ich alles noch wahrnehmen und wo sind dann irgendwie die Grenzen? Und da machen wir zum Teil auch, wenn wir uns nicht sicher sein, ob das wirklich passt, machen wir auch Herzfrequenzvariabilitätsmessungen, einfach zu schauen, das ist jetzt eine stressige Situation, wie schnell ist er wieder auf einen normalen Herzfrequenz. Und das muss man natürlich dann mit viel mehr Mitarbeitern machen, weil es sind immer Mitarbeiter dabei, die gut trainiert sind und somit auch schneller wieder regenerieren nach einer stressigen Situation. Aber es gibt da Mitarbeiter, die bleiben dann einfach auf dem höheren Level vom Herzfrequenz. Das heißt, da geht es nicht nur eben um Arbeitsplätze im Sinn von Schreibtisch und Sessel, sondern es geht im Wesentlichen bei der Ergonomie um Schnittstellen. Eigentlich, ja. Und zwar Schnittstellen zwischen Menschen und seiner Umgebung. Und seiner Umgebung. Nicht nur Maschinen, sondern einfach wirklich... Nein, es geht wirklich um Räume, es geht um Wegen, also Verkehrswegen, Routen und so weiter. Und um Objekte. Also wenn ich mache das immer ganz gern mit dem Beispiel von der Euromünze. Da werden manche vielleicht nicht so glücklich damit sein. Mhm. Aber die Euromünze ist nicht ergonomisch gestaltet. Ah. Und wenn man das jetzt umändern möchte, dann würde das ja unbezahlbar werden. Aber was ist das Problem? Zwischen 1 Euro und 50 Cent ist der Unterschied ist nicht gegeben. Die sind von der Größe gleich groß. Langsam wissen wir es. Das ist in der Geldbörse, dass der eine so kleine Rillen hat und der andere dickere Rillen hat. Und lustig, aber in der Mitte glänzt. In der Mitte glänzt, ja, aber wenn man von oben drauf schaut in seine Geldbörse, dann schaut man als erstes auf diese gerillte Sachen. Aber sie sind gleich groß, sie sind auch annähernd gleich schwer. Und das war früher zum Beispiel, wenn man denkt an den Schilling und an den 50 Groschen zum Beispiel, oder 10 Groschen waren es, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Das ist ein massiver Unterschied vom Gewicht, vom Material. Und dann hat man sofort den Groschenstück raus gehabt. Also das hat man sofort in die Finger gehabt. Und jetzt braucht man viel länger. Noch immer sieht man es auch bei älteren Menschen, die auch schwieriger haben, diesen Unterschied zu erkennen, ist einfach schwieriger vom Sehen her. Die Holländer, oder auch, glaube ich, haben ein Loch in der Münze, oder? Oder sind das die Holländer haben kein Loch in der Münze. Ja. Die Holländer haben ja jetzt auch Euros, aber. Also, oder hatten. Na, wer hat denn? Irgendwer hat noch. Oder hatte Löcher in der Münze? Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch nicht mehr. Also, so ein Loch jetzt im Euro wäre schon nicht schlecht, ja? In der Mitte. Ja, aber das sieht man ja von oben wieder nicht. Ja, okay. Aber. Es sind so Material, was für Material suche ich mir raus, was für Gewicht, wie gut kann ich die Unterschiede wahrnehmen. Und am Anfang hat man das auch ganz stark gemerkt bei den Kassen, da haben sich immer ganz lange Schlangen gebildet, weil alle Leute haben immer den 1er und den 2er umgedreht. Ja, ja. Und auch mit dem 1 und 2 Cent. Mir passiert das immer noch, wenn ich 2 Cent Münzen, nur 2 Cent Münzen in der Geldbörse habe, dann drehe ich sie immer noch einmal um, dass ich die Zahl noch einmal schauen kann. Und das kostet alles mehr Zeit und Energie. Jetzt ist Ergonomie nicht nur darauf ausgerichtet, alles zu rationalisieren und zu schauen, dass es noch besser und noch schneller geht. Aber das sind so kleine Sachen, womit man sich das Leben ein bisschen erleichtern könnte. Und vor allem mit Menschen mit optischen Beeinträchtigungen oder sensorischen Beeinträchtigungen, ja, die haben mit der Münze viel länger Schwierigkeiten gehabt und zum Erkennen. Da hat man offenbar mit Ergonomen nicht gesprochen. Leider nein. In Holland gibt es 3.000, in Österreich gibt es 10. Genau. Also hätte man nach Holland schauen müssen. Weißt du, warum es in Holland 3.000 Ergonomen gibt? Nein, das weiß ich eigentlich nicht. Du bist ja Holländerin. Ja, aber ich ganz Was nicht sind das so für Menschen, genau. die Ergonomen? Was sind das genau für Menschen? Ja, weiß ich nicht. Da musste ich mich selber beschreiben. Aber ich weiß nicht genau, warum das in Holland so viel besser etabliert ist. Ich denke schon, womit es zusammenhängt, ist, dass in Holland gibt es einfach zwei Universitäten, die sich einfach viel damit beschäftigen. So wie in Deutschland ja auch. In Deutschland gibt es ja da auch mehr Möglichkeiten. Und in Wien gab es es gab immer wieder so Probleme, bürokratische Probleme, sagen wir mal so. Die Uni Linz wollte da einen Lehrgang Ergonomie auch aufbauen. Und dann ging es schlussendlich um die Streitigkeiten, wer bildet jetzt diese Leute aus? Macht das die TU Wien? Macht das die TU Linz? Macht das die TU Graz? Und schlussendlich, weil das geht, dann hängt dann auch zusammen mit es gibt so ein Euro-Ergonom. Also dann kriegt man eine Anerkennung als Ergonom. Da muss man nachweisen, wie viele Projekte man gemacht hat, wie viele Stunden, wie viele Ausbildungszeiten man in dem Bereich gemacht hat, weil das Wort Ergonomie als solches nicht geschützt ist. Das heißt, ich kann auch Ergonom sein. Könntest du sein, ja. Wenn du jetzt ab heute sagst, du bist Ergonom, könntest du das? Ergonom-Chef. Schein. Ja, theoretisch ja. Wenn du dann angefragt wirst, dann schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, aber egal. Theoretisch könnte es das sein. Das ist auch der Grund, weshalb immer auf viele Sachen, auch auf einen Stuhl oder sogar auf Küchengeräte, da steht dann drauf, ergonomischen Mixer oder ergonomischen Stuhl oder ergonomisches Bett oder Matratze oder Polster oder was auch immer halt. Und das geht nur deshalb, weil es kein geschützter Begriff ist. Und diese Anerkennung, dass die Universitäten das dann auch machen dürfen zusammen mit dieser Ausbildung, das ist irgendwie nie, haben sie sich nie einigen können, welche Universität jetzt diese Anerkennung übernimmt. Und damit ist das leider auf Eis gelegt. Ja, aber wenn du sagst, oder wenn es dieses Augenmerk auf Schnittstellen ist, ja, wirklich, also ich glaube, dass wir, ich kenne es jetzt mehr von der Schule her, dass wir Österreicher oder in meiner Umgebung, wir kein großes Augenmerk auf Schnittstellen legen. Wir werden vielleicht schauen, einen Raum schön einzurichten. Wir werden vielleicht schauen, draußen etwas anders zu gestalten, einen Platz, aber wir werden wenig auf diese Verbindung zwischen diesen beiden Elementen achten. Und weil wir es einfach von der Sache her, oder ich, ich kann jetzt für mich reden, nicht gewohnt bin. Also in der Schule zum Beispiel, da gibt es einen Typen, der war in Brasilien ein paar Jahre und der ist an die Schule gekommen, an der ich auch arbeite. Und der hat sofort Schnittstellen in Angriff genommen. Das heißt, er hat zum Beispiel die Datenbanken geöffnet, dass man Abfragen machen kann und selbst Programme stricken kann, die diese Informationen verarbeiten. Er hat versucht, Türen zu öffnen und ist ständig hin und her gegangen. Er hat sich dafür interessiert, wie erreichbar sind Lehrer für Schüler. Und all diese Fragestellungen, das war ein Blick, den er gehabt hat, aber der völlig unüblich ist für unsere Welt. Für die österreichische Welt in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob man es auf Österreich, aber ich habe es eben auch nicht wirklich vorher so bemerkt. Und er ist jetzt nicht mehr bei uns und er fehlt als Schnittstellenexperte. Betreuer. Genau. Und überall auch, wenn man zum Beispiel die neuen Entwicklungen im Internet, die auch wirklich immer dafür sorgen, dass es sogenannte APIs gibt, dass das Programm oder die Sache, die man macht, gut erreichbar ist für andere Programme, die andere Sachen machen. Und das ist wieder nicht in unserem, in meinem Denken zum Beispiel von meiner Erziehung her, von meinem Aufwachsen vorhanden. Jeder macht seinen Garten, jeder hat seine Blumen drinnen oder sein Schweinderl hinterm Stall, aber dass es einen Austausch gibt mit dem nächsten Garten und dem nächsten Schweinderl, das war in diesem Konzept scheinbar nicht notwendig. Und einzig die Wanderschäferei zum Beispiel, da gibt es ganz wenige, die bewegen sich zwischen den Gärten und Feldern und die haben eh jede Menge Expertise. Das wäre vielleicht auch was für dich oder als Arbeitsplatz mal mit der Wanderschäferei mitzugehen. Was die erleben. Also ich glaube, dass die einen relativ guten beziehungsweise einen relativ ergonomischen Arbeitsplatz haben. Weil viel Bewegung drinnen ist. Weil viel Bewegung drin aber, ist. Aber es ist wichtig, es ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Was schon in Holland anders ist als in Österreich, ist diese Wichtigkeit von der Interdisziplinarität. Also wenn ich denke, in Holland, in der medizinischen Welt, im Spital, da wirst du nie sein, es gibt jeden Tag Teambesprechungen, wo auch das ganze Team dabei ist. Also nicht nur Ärztebesprechungen oder nicht nur Schwestern oder Krankenschwesterbesprechungen oder Therapeutenbesprechungen, sondern das ist immer als ganzes Team wird eine Patienten, natürlich die betreuen mehrere Patienten, aber es wird eine Patienten von allen Seiten belichtet. Und das ist vielleicht hier etwas, was also so jetzt hier auf der Universität habe ich sehr wohl mit der Arbeitsmedizin, mit der Arbeitspsychologie, mit der Sicherheitstechnik, also da habe ich schon das Gefühl, ich bin richtig interdisziplinär unterwegs, zum Teil auch mit den Architekten. Aber in vielen anderen Bereichen, da sind das alles so, jeder macht so sein Ding. Der Architekt plant das Gebäude oder die Anlage und der nächste Mitarbeiter sagt oder der nächste Gruppe sagt, ja, wir machen die Leitungen, die Elektrizität und der nächste macht die Klima und dass es vielleicht wichtig ist, wo diejenige sitzt, wo auch die Klimaauslässe rauskommen, das wird da gar nicht gefragt. Und dann, wenn dann die Halle steht oder der Raum steht, dann auf einmal sitzt jemand mitte unter der Klimaauslass oder die Gasse ist direkt unter den Klimaauslass positioniert und die Mitarbeiter haben ihm In 2 Wochen oder 3 Wochen haben die starke Verspannungen im Nacken, Schulterbereich, weil das ständig runterbläst. Und da wäre sicher in manchen Bereichen wirklich ein Nachholbedarf, dass man da wirklich als Gesamtteam da hinschaut. Aber da ist auch wirklich, das ist suspekt. Ich wollte in einer, meine Fächer sind Mathematik und Physik und großer pädagogischer Tag. Und die Fächer sollen Dinge entwickeln und ich wollte in der Deutschgruppe mitmachen. Ja. Und ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht, weil meine Fächer sind Mathematik und Physik. Ja. Und dort wurde ich rausgeworfen. Und zwar wirklich in einer Weise, dass es praktisch auch, also wenn man genau hinschaut, auch durchaus mit Angst und Bedrohung verbunden ist, weil es würde zu aufregend sein, wenn hier jemand von Mathematik dabei wäre. Es wurde ein Biologiesaal neu eingerichtet und genauso wie du beschreibst, von den einzelnen Handwerkern, eine Tonanlage wurde installiert, aber sie funktioniert nicht, weil die Wände so kahl sind, dass man sie nicht betreiben kann, und man versteht etwas. Also es hallt so stark, dass man sie nicht betreiben kann. Ja. Es ist auch die Tür installiert worden von einem Tischler wahrscheinlich, aber sie knallt, wenn sie zufällt. Und es gibt keine Person, die sich hinsetzt und diese Elemente verbindet. Zusammen. Und deswegen fehlst du dort. Du würdest das machen können, oder? Ja. Und dir würde das auch auffallen? Ich glaube schon, dass mir das auffallen würde. Und was würdest du dann machen? Was ich machen würde? Nein, ich würde im ersten Instanz einmal reden. Mit und wem? Ich würde auf jeden Fall, als erstes ist für mich der User oder der Nutzer von diesem Raum am allerwichtigsten. Was für Menschen sind das? Haben die bestimmte Bedürfnisse, die ich berücksichtigen soll? Sind es Jugendliche? Sind es Kinder? Sind es Erwachsene? Was muss der Raum laut Nutzer können? Also welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit diejenigen, die da drin arbeiten, auch wirklich gut drin arbeiten können? Es bringt ja nichts, nur einen Raum einfach herzugeben und sagen, ja, arbeite, aber man stellt keine Stühle rein oder keinen Sessel rein oder was auch immer halt. Oder eben so mit so einer Tongeschichte, dass man sagt, ja, da ist ein guter Schall da drinnen und vielleicht braucht man noch das oder das. Also wirklich schauen, wofür wird diesen Raum benutzt oder verwendet oder auch wofür wird dieses Objekt benutzt oder diese Anlage benutzt und dann einfach einmal zu schauen, dann auch in Zusammensprache dann diese Bedürfnisse von den Usern in Zusammenklang bringen, auch mit dem, sage ich einmal so, Bedürfnisse, es sind keine Bedürfnisse, aber die Anforderungen vom Architekten. Der sagt, na, der Raum muss so und so gestaltet sein, weil das schaut das am schönsten aus. Und das, dass man das einfach zusammenbringt, diese Bedürfnisse von den Personen und dass das dann schlussendlich natürlich, dass es die Mitarbeiter Freude macht, da drinnen zu arbeiten. Und auch, dass der Architekten stolz ist, dass er das gemacht hat oder eingerichtet hat. Und ja, einfach wirklich, da sehe ich mich schon ein bisschen als ein Verbindungsstück. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass kein einziger Architekt mal anfragt, was will einfach der User. Es gibt genügend Architekten, die auch diesen Part der Ergonomie auch mit berücksichtigen und auch sehr wohl beim Benutzer einfach auch wirklich anfragen, was brauchen sie eigentlich wirklich. Wobei das oft viel gängiger ist in einer Privatwohnung oder Haus, als dass es in Bürobetriebe gängig ist. Ja, aber dieses Anfragen ist oft, wenn man es nicht weiß, was man braucht, kann ich auf diese Anfrage nicht antworten. Du meinst als User nicht? Es fällt mir nämlich das mit Schall ja gar nicht auf, wenn ich nicht geschult bin, dahin zu hören. Ja, aber ich denke schon, schau, wenn du mir sagst, ich muss da in dem Raum jetzt unterrichten, oder es müssen die Kinder gut zuhören können, dann kann man sehr wohl als Architekt sagen, okay, das heißt in dem Bereich, wo der Lehrer steht, also gehen wir davon aus, eher im vorderen Bereich, es sei denn, es ist ein gruppengerichtetes Arbeiten, aber im Normalfall steht der Ausbildende eher vorne drinnen, dann muss einfach diesen Bereich, wo derjenige steht, muss gut, so schalltechnisch so gut gemacht sein, dass seine Sachen, die er sagt, dass die gut zu dem Publikum rüberkommen, sage ich jetzt einmal so, oder zu den Schülern oder wer auch immer da das dann zuhört. Mhm. Andererseits, dass der Lärm, wenn die reden oder wenn die ihren Papieren umblättern oder irgendwas schreiben oder herumwippen auf ihre Stühlen, dass das nicht ständig wieder zurückkommt zum Lehrer, weil man dann ständig abgelenkt ist. Und das ist ja auch die Belastung, die vom Lehrer formuliert wird. Genau. Der sagt dann einfach, es ist eine extreme Lärmbelästigung. Aber es dann so auch festzumachen an so spezifische Geschichten, es gibt schon Lehrer, die sagen dann, ja, der Raum ist super zum Unterrichten und der Raum ist ein Wahnsinn. Und das hat natürlich einen Einfluss, wenn man den Lehrer nicht gut versteht, wird man selber lauter und das geht dann so hoch einfach. Haben Sie nicht auch die Lernformen gewandelt, weil ja zunehmend auch die Kinder oder Schüler miteinander arbeiten und wenn da mehr als drei Personen reden, die Räume waren früher vom Zweck her oder von der frontal. Art her frontal, dass vorne einer steht und Wissen aus sich heraus schreit. Und dafür sind sie auch tauglich. Ja? Und wem würdest du das dann erzählen, was du da rausfindest? Wer sind da deine Ansprechpartner? Also normalerweise funktioniert es bei mir so, ich werde angefragt von einer Firma, von einem Kunden, der sagt, also leider, es ist nicht in alle Firmen so, jetzt sind es schon ein paar Firmen, die das auch präventiv machen, aber im ersten Instanz, also sicher die ersten 10, 15 Jahren, wurde ich immer angefragt, nachdem der Kunde oder die Firma extrem viele Mitarbeiter hatte mit Konzentrationsprobleme oder Rückenbeschwerden oder Nackenbeschwerden oder immer, weiß ich so, haben schreien müssen, dass sie Stimmprobleme bekommen haben. Und dann wird man angefragt und gesagt, kann man die Situation mal genauer anschauen? Was könnte man da eventuell verbessern? Und im günstigsten, so wie wir auch da jetzt in der Bibliothek von der TU gehabt haben, da wurde ich angefragt, die Bibliothek ist, oder die Entlehstelle ist jetzt, sage ich mal, 25, 30 Jahre alt war sie. Und da wurde ich angefragt, weil die Bedingungen haben sich verändert. Sie arbeiten jetzt mit Computer. Früher waren es nur Magnetstreifen und Handys ein- und ausgetragen und alles. Also, die Tische haben sich verändert oder die Bedürfnisse auch oder die Ansprüche an den Tischen haben sich verändert. Sehr unterschiedliche Mitarbeiter und dann haben wir einfach geschaut, zusammen mit den Mitarbeitern, zusammen mit den Innenarchitektin und zusammen dann auch mit mir, dann haben wir hier so eine Mockup-Situation gemacht. So ein Mockup, wie sagt man das auf Englisch? Ein Modell haben wir es abgebildet mit verschiedenen Tiefe vom Tisch, weil wie weit muss ich reichen, wie weit muss ich nach vorne biegen, können die Personen, die was ausborgen, ihre Tasche noch irgendwo hinstellen und so weiter halt. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es besser ist, dass die Tische relativ tief sind, zum Beispiel jetzt, ein ganz banales Beispiel. Und dann, weil dann ist einfach eine bessere Distanz zu den Entleh-Personen, dass nicht die Tasche schon eigentlich schon halb auf der Tastatur steht. Und dann haben wir das ausprobiert mit wir haben so alles mit Karton einfach nachgebaut. Und dann haben wir es ausprobiert mit ganz kleinen Mitarbeitern, mit ganz großen Mitarbeitern. Und schlussendlich haben wir eine Distanz oder eine Tiefe vom Tisch bekommen, die wir uns vorher gar nicht so vorgestellt haben. Und die Architektin hat es dann wiederum so umgesetzt, dass das dann auch wirklich schlussendlich jetzt für alle Beteiligten einfach ein besserer Arbeitsplatz geworden ist. Und es war im ersten Instanz natürlich kurativ, dass ich dazugekommen bin, aber im Grunde ist es jetzt auch wieder präventiv, weil bei dem Neubau bzw. bei dem Umbau, es ist einfach jetzt alles neu gemacht worden, haben wir versucht, einen schon von vornherein so gut wie möglich einen Arbeitsplatz zu entwickeln, der sowohl für den männliche, in dem Fall größere Mitarbeiter, also auch für die kleinere, in diesem Fall weibliche Mitarbeiterinnen, für beide Gruppen von Personen passt. Und auch, dass der Entleer, also derjenige, der Kunde ist, das Gefühl hat, ja, das passt, das ist angenehm. Da bräuchte man vielleicht so einen zulaufenden Tisch, der sich in der Tiefe verändert, damit jeder mit seiner Größe passt, sich hinstellen kann. Ja, aber das liegt ja auch von der Höhe her. Also das ist ja nicht nur, also da kommt schon ein bisschen mehr dazu, aber ja. Ah, das Licht und einfach alles, was da mit zusammengespielt hat. Die Ergonomie wurde als Begriff 1857 von einem Polen mit einem unaussprechlichen Namen entwickelt, Wojciech Jastrzębowski. Und jeder, der Polnisch kann, wird mich prügeln. Entwickelt. Und zwar, es geht praktisch um die Wissenschaft der menschlichen und automatisierten Arbeit. Und es geht um Produktionsoptimierung, aber eben, und das ist eben das Wichtige, dass die Menschen gesund ein ganzes Arbeitsleben arbeiten können und nicht krank werden dabei. Ja, sehe auch so. Was ich nicht so mag, ist diesen Begriff Rationalisierung vom Prozess oder wie? Ja, Rationalisierung genau? von automatisierter Arbeit. Also man soll Arbeitsbedingungen, Arbeitsabläufe räumlich und zeitlich optimieren, dass das Arbeitsergebnis optimal wird, nämlich von der Menge und von der Wirtschaftlichkeit, aber eben andererseits die Menschen möglichst wenig ermüdet oder schädigt, auch wenn sie die Arbeit über Jahre hinweg ausführen. Ja, also ist Kombination für mich ist das schon ein bisschen eine altere Definition. Ich zitiere aus dem Wikipedia-Artikel. Ja, passt. Da müsste man in eigener Arbeit jetzt reingehen, Esther. Und das also, ich kriege jetzt einen Arbeitsauftrag. Aktualisieren, ja. Na, ich denke, ich war beim letzten Gesellschaft für Arbeitswissenschaften, da war ein Kongress da in Wien, wo ich ein Mitglied von dem Gesellschaft bin. Und da ging das auch ganz stark. Schau, wenn man jetzt denkt an eine Fließbandarbeit beziehungsweise Autoindustrie, da gibt es eine extreme Abtaktung. Das heißt, die Person, die jetzt Schraube X da festdrehen muss, macht den ganzen Tag nichts anderes als Schraube X festdrehen. Und möglicherweise muss er jetzt die Schrauben von da nehmen und da reinstecken. Gut, dann könnte man sagen, okay, es wäre gescheiter, die Schraube in 90 Grad zu einem hin, dass er die Schraube dorthin stellt, damit er sich nicht drehen muss nach hinten, zum Beispiel. Nur, dann geht es schneller und es ist weniger belastend für den Rücken. Nur der Prozess verlangt dann auch, dass er nicht 10 Schrauben eindreht, sondern 30 Schrauben dann eindreht. Und schlussendlich ist dann die Menge von dieser Bewegung ist auch nicht gut. Ich meine, ein Arbeitsplatz ist ja nicht nur, also das ist eben mit dieser Abtackung. Wir haben dann irgendwann einmal gesagt, weil ich hab zwei Firmen in der Automobilindustrie betreut, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, was ist jetzt, wenn diese Person statt dieser eine Schraube 10 Arbeitsschritte mitgeht? Also Toyota hat lange Zeit so ein Arbeitsinselsystem, wo eine Gruppe von Mitarbeitern an ein Auto gearbeitet hat. Auch in Schweden bei Volvo hatten sie ähnliche Prinzipien. Und dann haben die leitunggebende Mitarbeiter haben mir gesagt, wenn der Person 10 Schritten mitgeht, diese 10 Schritten, die er mit leeren Händen zurückgehen muss, kostet zu viel Zeit und zu viel Geld. Und das ist ja auch Ergonomie. Wie vollständig ist mein Job? Habe ich eine Vorbereitung? Muss ich selber schauen, dass ich die Schrauben aus dem Lager bekomme? Habe ich eine Ausführung? Habe ich eine Kontrollmöglichkeit? Habe ich die Schraube wirklich richtig eingedreht oder entstehen da Fehler? Kriege ich eine Rückmeldung von der Werkstatt oder vom Kunden, wenn ich da irgendwie eine Sache gemacht habe? Also ein Job sollte ja eigentlich, wenn man es wirklich es ist schon auch was Ganzheitliches. Und das soll ja nicht so sein, dass die Leute nur eigentlich Maschinen ersetzen oder eigentlich wie Roboter sein, weil dann sagen sie, und das ist einfach wortwörtlich, was Mitarbeiter manchmal zu mir gesagt haben, dass sie gesagt haben, ich komme bei der Anlage rein oder bei der Fabrik rein, bei der Stichuhr kippe ich mein Gehirn ab und nach 8 Stunden gehe ich raus und ich nehme mein Gehirn wieder mit. Ich meine, jeder Mensch will auch einen bestimmten Sinn, denke ich mal, in seiner Arbeit sehen oder finden. Und ja, auch mitdenken. Also wir von der IBG haben ja auch diesen Prinzipien. IBG ist deine Firma. Ist meine Firma, wofür ich eigentlich... Innovatives betriebliches Gesundheitsmanagement, IBG. Genau, so ist es. Und das Grundprinzip eigentlich, also hinter die ganze Geschichten, ist, dass Arbeit gesund und aber auch krank machen kann. Und das kann krank machen, wenn es von der Arbeitsbewältigung, also sprich viel Ergonomie, also zu hohe Anforderungen, aber auch zu niedrige Anforderungen, Zusammenarbeit. Man kann verankert sein und richtig zusammenarbeiten oder alleine oder vereinsamen. Und die Sinnfindung, habe ich ein Interesse an meiner Arbeit. Und wenn die drei Teile alle stimmen, dann kann man wirklich produktiv sein in eigentlichen Sinne, so aus sich selber raus was entwickeln, was Neues machen. Und dann hat man eine sinnfindende Arbeit. Also wenn man auch Frankl liest und so weiter, das sind einfach für Menschen wichtige Sachen. Mhm. Und natürlich, es gibt Arbeiten und Arbeitsplätze, wo die Mitarbeiter auch sagen, mir ist der Job im Prinzip egal, ich will ein Geld verdienen, aber dann suchen sie den Sinn in den Kontakt mit den Kollegen oder in die Zusammenarbeit. Oder sie machen dann ihre Freizeit und sind Sanitäter bei der Rettung oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder sowas. Also, aber im Grunde sollte für mich ein Job wäre so gut wie möglich, wenn es einfach alles beinhalten würde, wenn ein Job wirklich vollständig ist. Und wenn dann der Fließarbeiter, weiß ich nicht, wenn er die Hälfte des Tages vielleicht an den Arbeitsplatz ist und die andere Hälfte des Tages an den Arbeitsplatz, an den anderen Arbeitsbereich ist, dann ist das möglicherweise schon eine Verbesserung. Oder dass er eine Aufgabe bekommt, dass er zuständig ist für die Koordination von den Urlauben oder für die Koordination von den Pausen. Oder einfach, dass man auch für diese Person den Job verreichert oder breiter macht. Und das sind, denke ich, schon ganz wichtige Sachen, weil man sollte echt aufpassen. Dann ist ein Arbeitsplatz zwar so optimal wie möglich eingestellt, aber die Schraube muss man eh immer nur mehr um 10 cm verschieben, keine Ahnung. Und damit kann er 1000-mal mehr machen, rationell gesehen. Also für den Betrieb ist es besser, weil er kann, weiß ich nicht, x Prozent mehr Schraum einschrauben. Aber für die Mitarbeiter selber, auf der langen Sicht, geht er krank nach Hause. Und der schaltet einfach Teile von sich selber aus. Fähigkeiten, Kompetenzen, die eigentlich da sind, die dann einfach ja, verkümmern, denke ich. Also, und das ist für mich schon ganz wichtig, dass das auch im Augenbehalten wird, dass ein Arbeitsplatz mehr beinhaltet als nur ja, diese eine Bewegung oder diese eine Aufgabe. Das wird ja auch von Lehrern oft so formuliert, dass sie sich als Fließbandarbeiter empfinden, Kinder oder Menschen auf einem Bildungsweg zu begleiten und Bildungsabschlüsse herzustellen. Mhm. Und dieses Fließband ist getaktet mit 50 oder 45 Minuten und sie empfinden eine Erhöhung der Menge an Stunden, die sie unterrichten müssen in einem neuen Arbeitsvertrag, als ganz gravierende existenzielle Belastung. Mhm. Das wäre doch dann auch eine Aufgabe für die Gewerkschaft, solche Dinge einzubringen und nicht nur um Rahmenverträge oder ums Geld zu kämpfen. Na, auf jeden Fall. Also dann sagen sie auf der einen Seite, das war schon, die Lehrer sollen mehr in den Klassen stehen. Mhm. Aber schlussendlich bedeutet das nicht mehr Zeit mit jedes einzelne Kind, sondern die Zeit, die man hat, verteilt über viel mehr Kinder. Und jetzt ist es aber so, dass die Lehrer dann auch oder die Gewerkschaft oder Leute, die Schule entwickeln, dann sagen, sie hätten gerne Schreibtische an der Schule. Mhm. Und möglicherweise ist aber der Wunsch nach einem Schreibtisch im bestehenden System, wo es darum geht, in dieser Fließbandarbeit zu arbeiten und Zeit zu verbringen, ein Wunsch, wie du mit den Schrauben formuliert hast, dass man jetzt die Schrauben näher herstellt, dass man im Winkel besser kann und dann kann man 100 Schrauben eindrehen. Mhm. Also mit Schreibtisch kann ich dann das Fließband in der Schule noch besser takten. Dass möglicherweise, wenn es darum geht, Sinn zu finden, es nicht die Schreibtische als scheinbare erste Lösung sind, sondern andere Umstände, wo dann eben eventuell Schreibtische gar nicht mehr so in dieser Form notwendig sind. Mhm. Aber das ist ein langer Prozess in irgendeiner Weise und deine Selbstwirksamkeit zu spüren, dass man selbst etwas entwickeln kann, dazu muss man erst einmal wissen, was es gibt. Das ist auf jeden Fall so. Das ist schon interessant. Also, das ist also sehr interessant. Ich denke, Thema Schule ist ja sowieso wirklich ein ganz eigenes Kapitel in dem Sinn, weil das ist dasselbe wie mit der täglichen Turnstunde. Ich bin sehr dafür, wenn die Kinder viel bewegen würden. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, das heißt, es gibt keine Lehrer, die diese Bewegung wirklich gut unterrichten können. Es gibt keine Räumlichkeiten, wo man diese Bewegung wirklich machen kann. Es gibt in Wien so viele Schulen, wo die Lehrer, wenn sie einen Block von 2 Stunden Turnen haben, fahren sie 15, 20 Minuten in eine Expositur, unterrichten da 50 Minuten und die restliche Zeit fahren sie wieder zurück in der Schule. Und das ist dasselbe wie mit dem eigenen Schreibtisch. Dann hast du einen Konferenzraum und das stehen alle Schreibtische von den Lehrern drinnen, wo sie eine Konferenz haben, wo sie auch korrigieren sollen. Und das sind Schreibtische, die sind nicht mehr State of the Art oder wie sagt man, Stand der Technik, die einfach zu klein sind und wo man eigentlich von lauter Heften und Bücher und alles einfach eigentlich keinen Platz mehr hat, um richtig gut arbeiten zu können. Und die Frage ist eben, ob man nicht den Lehrer vom Schreibtisch wegkriegen soll eher, weil da muss man die Schule anders definieren. Da müsste man die Schule anders definieren und ich glaube, man müsste dann auch die Unterstützung für die Lehrer, sei es jetzt, ich muss 100 Seiten kopieren oder ich muss x Tests, was auch immer, entwerfen, keine Ahnung. Es gibt ganz viel Schulen, zumindest was ich jetzt von den Schulen weiß, mit denen ich Kontakt habe, wo einfach Sekretariate nicht oder zu wenig nachbesetzt werden und nur eine Unterstützungsperson für 60 Lehrer da ist. Dasselbe gilt wie für Schulpsychologen, wo eigentlich auch viel mehr Unterstützung notwendig wäre. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann ist Österreich wirklich von Unterstützungspersonal wirklich auf allerletzte Stelle. Also auf die ersten 2 Stellen kommen, glaube ich, Schweden und Dänemark. Und Türkei ist besser von Unterstützungspersonal jetzt noch als zum Beispiel auch Österreich. Mhm. Und das verursacht natürlich zusammen mit dem, dass man dann mehr unterrichten soll, dass man dann mehr Schularbeiten zu kontrollieren hat, mehr Heften zu kontrollieren hat und verursacht das noch einen zusätzlichen Stress. Und man kann sich nicht mehr nur auf das konzentrieren, was einem wirklich als Spaß und Freude macht und weshalb man wahrscheinlich auch den Lehrerberuf gewählt hat aus seinem Beruf, dass man gern für eine Klasse steht, gerne Menschen seinen Fach näher bringt und beibringt und ja, dass solche Qualitäten gehen dann echt verloren, glaube ich. Ich muss jetzt erzählen, etwas, was, glaube ich, du verstehen könntest. Ja. Ich habe 3 verschiedene Methoden zu Hause aufzuräumen, ja, wenn es wirklich zugeht. Ja. Die eine ist, ich gehe herum und nehme jeden nächsten Gegenstand, der falsch steht, ja, und trage ihn zur richtigen Position. Sobald eine Hand frei wird, nehme ich wieder den nächsten Gegenstand und trage ihn an die richtige Position und so bewege ich mich eine Stunde lang und am Schluss ist alles aufgeräumt. Mhm. Das ist Methode Nummer 1. Ja. Methode Nummer 2 ist, ich beginne in einer Ecke und nehme jeden Gegenstand, den es gibt, der falsch ist, und trage ihn an die richtige Stelle und gehe wieder dann zurück und arbeite mich von der Ecke diagonal durchs ganze Zimmer durch und am Schluss ist das Zimmer aufgeräumt. Und Nummer drei ist, ich nehme Gruppen von falschen Gegenständen in der ganzen Fläche. Ich nehme das ganze Geschirr und trage es weg. Ich nehme alle herumliegenden Kleiderstücke und trage es weg und arbeite mich so durch die Kategorien durch und am Schluss wird noch gesaugt und dann bin ich fertig. Gibt es noch irgendetwas, was man da berücksichtigen könnte? Ich bin zufrieden. Ich finde, das ist dann auch sehr stimmungsabhängig und eine der drei Methoden funktioniert immer eigentlich. Muss ich jetzt einmal nichts ändern? Ja, aber das ist ja auch cool, wenn man das kann, dass man die Methode, mit der man arbeitet, auch selber aussuchen kann. Dass du kannst sagen, okay, heute habe ich Lust auf Methode Kategorien und ich fange an mit den Kleiderstücken und schmeiße sie gleich in die Waschmaschine oder was auch immer halt, oder die Geschirrteile. Und das nächste Mal mag ich lieber sehen, dass ich schon was gemacht habe und fange mit dem Eck an. Aber es gibt natürlich auch genug Mitarbeiter, die diese Wahl nicht haben, die das immer nach einer vorgegebenen Routine oder Schema machen müssen, dass sie da anfangen müssen und da enden müssen. Ich mein, wie machst das du? Ich mache es ganz unterschiedlich. Meine Family macht das immer narrisch, weil ich mache es dann, meistens mache ich so, dass ich Anfang mit meinem Schreibtisch, dann komme ich in die Küche und in der Küche denke ich, ah, das könnte ich eigentlich auch gleich aufräumen und dann räume ich das auf. Von der Küche gehe ich dann ins Bad räume ich das nächste auf und eine halbe Stunde später oder was bin ich dann wieder bei meinem Schreibtisch und denke, so, jetzt wollte ich eigentlich da wieder weitermachen. Du machst es praktisch so inselartig, also so verschiedene Inseln. Die ja, ich lasse mich vom einen zum anderen verführen, sagen wir mal so. Verführen, auch nicht schlecht. Ja, ja. Na, aber manchmal setze ich mich auch so, dann sage ich, okay, heute möchte ich nur meinen Schreibtisch aufräumen, weil ich einfach, ich betreue wirklich sehr viele Mitarbeiter, also österreichweit, im Moment haben wir keine holländische und keine italienische Firmen, aber sicher an die 7.000, 8.000 Mitarbeiter und 30 unterschiedliche Kunden. Und mir passiert dann schon immer wieder, dass ich bei mir am Schreibtisch, da habe ich Kunde XY, da Kunde so und da Kunde so. Und dann manchmal sage ich dann auch, okay, jetzt gebe ich es wieder in den Ordner. Und weil ich auch nicht, ich habe nicht eine Woche TU oder ich habe auch nicht eine Woche Lensing, sondern ich habe und zwei Tage Lensing oder zwei Tage TU und dann ganz andere Kunden wieder. Wie funktioniert das praktisch? Du bist freiberuflich oder du hast eine eigene Firma, nicht freiberuflich, du hast eine Firma, innovatives betriebliches Gesundheitsmanagement und du hast Kunden. Und wir sind jetzt hier an der TU zum Beispiel, in einem Büro und da gibt es also die TU, die sagt, bitte komm zu uns regelmäßig, wir hätten gerne. Und das Türschild unten heißt Arbeitsmedizin. Genau, arbeitsmedizinischer Dienst. Arbeitsmedizinischer Dienst, der dafür zuständig ist, dass es den Mitarbeitern und den Studenten der TU gut geht. Ja, hauptsächlich arbeitsmedizinischer Dienst, es bezieht sich auf Arbeit und somit weniger in dem Sinn auf die Studenten. Natürlich, wenn Studenten Unfälle sind, betreuen wir die auch, aber in erster Instanz ist es für den Mitarbeiter. Hier in diesem Büro sind weiße Mäntel von Ärzten, die Anatomie des Auges hängt an der Wand und auch wirklich unterschiedliche Sessel und unterschiedliche Tastaturen und Konzepthalter. Ja, gibt's ja. Aber auch ein bisschen beunruhigend hinten diese medizinischen Geräte, Tropf und so weiter. Also das kommen schon Leute rein, die man als Patienten auch beschreibt. Ja. Zu dir auch? Nein, zu mir nicht. Aha. Zu mir nicht. Du bist praktisch das intellektuelle Ende. Oder der Anfang, du bist der Intellektuelle. Nein, ich bin der Mitte vielleicht. Die Mitte. Also die Elena Dolan, die ist die arbeitsmedizinische Leitung. Dann gibt es noch drei andere Arbeitsmedizinerinnen, die da auch mitbetreuen. Es gibt eine arbeitsmedizinische Assistentin und eine Arbeitspsychologin, eine Physiotherapeutin und ich als Ergonomin. Also schon ein relativ breit gefächertes Team. Und das ist, ich bin bei der Firma IBG seit 15 Jahren Und das ist eine Firma. Angefangen haben wir eigentlich aus zwei Schienen, sagen wir mal so. Der eine ist eigentlich die gesetzliche Schiene, das ist das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Nachdem muss jede Firma eine bestimmte Anzahl an Stunden Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, mittlerweile auch für andere Präventivdienste in Anspruch nehmen vom Gesetz her. So viele Stunden pro Mitarbeiter. Und die andere Schiene ist die Beratungsschiene. Die gab es ja auch immer wieder, wofür wir größere Projekte machen, auch in den meisten Fällen, sei es jetzt Generationenbalance, sei es gesunder, älter werden, bei größeren Kunden, zusammen manchmal auch mit Fonds Gesundes Österreich, womit man probieren, auch mit dieser Gesundheit ganz gesund oder auch krank machen. Und eigentlich, eine Kollegin von mir hat irgendwann mal gesagt, wir möchten eigentlich, dass die Mitarbeiter gesünder aus der Arbeit rauskommen, als dass die reingekommen sind. Dass da einfach ein Großteil von den menschlichen Bedürfnissen auch abgedeckt wird. Und das ist einfach die Beratungsschiene. Und ich bin eigentlich für beide Schienen tätig. Mhm. Also ich habe sehr wohl Kunden, die mich zusätzlich kaufen. Und ich habe Kunden, die mir quasi in dem Paket AGG-Paket zusammen eigentlich mit dazu kaufen. Weil es nicht nur mehr so ist, dass man nur Sicherheitstechnik oder Arbeitsmedizin hat, sondern auch Arbeitspsychologie, Ergonomie, ja, einfach mehrere Berufsgruppen da in diesem Präventivbereich arbeiten dürfen. Und merkst du, wenn dir etwas gelingt? Wie merkst du das? Also zufriedene Anrufe vom Mitarbeiter. Ja, die sagen, der Sessel ist cool oder ja, der Ablauf ist also jetzt echt besser. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel ausmacht. So manchmal sind es auch nur ganz kleine Sachen. Das sind schon die schönsten Rückmeldungen, die ich bekommen kann. Oder wir haben auch eine große Papierfirma gehabt, wo wir es geschafft haben. Man hat in jedem Betrieb so festgelegte Arbeitsbeschreibungen, sage ich einmal so. Zum Beispiel Papiermaschinenführer, Papiermaschine, damit ich sage. Ja Helfer, Energie und. Also es gibt ganz viele Arbeitsplatzbeschreibungen. Und die haben damals Jobrotation eingeführt. Mhm. Und das war dann wirklich ein massives Problem, weil derjenige, der jahrelang, sage ich mal, die Gasturbinen hat beobachten müssen und drauf schauen müssen, dass die Anlage funktioniert, hat auf einmal den Sodakessel beobachten müssen. Und wenn man den Sodakessel kennt, das ist ungefähr ein 10-stockiges Gebäude, da ist ein riesiger Kessel drinnen, wo die Holzfaser gekocht werden, um dann Papier oder Kartons schlussendlich herzustellen. Das ist eine urlaute, große Maschine. Da ist ein Feuer drinnen, es ist heiß, es ist stinkig und alles. Und die müssen überwacht werden. Diesen Sodakessel da drinnen muss einen Gegel sein, der wirklich schön symmetrisch ist und nicht, dass auf der einen Seite mehr Luft reingeblasen wird, auf der anderen Seite weniger, damit der Gegel schief wird. Und das kann so weit führen, ja, das klingt vielleicht jetzt banal, dass die ganze Fabrik, wenn der das nicht richtig macht, in die Luft fliegt. Und wenn man jemand hat, der immer damit gearbeitet hat, wirklich die Anlage von den Finger aus oder von der Pik auf an gelernt hat, erst Helfer, dann das und immer gewusst hat, wie der funktioniert, ist es ganz anders, wenn jemand auf einmal von der Turbine zu der Sodakessel kommt und auf einmal eine Verantwortung hat, die in dem Sinn gar nicht gewachsen ist, weil er noch nie wirklich damit gearbeitet hat. Und sie haben dann zwar immer schon gesagt, okay, da muss immer jemand dabei sein, der sich auskennt, auch im Notfall und so weiter halt. Aber es hat bei den Mitarbeitern wahnsinnig Stress ausgelöst. Und da haben wir dann versucht, und auf der anderen Seite zum Beispiel der Sodakessel-Helfer, der wirklich einen wahnsinnig schweren Job hat, körperlich einen wahnsinnig schweren Job hat. Haben wir einfach bei allen Jobs geschaut, inwieweit sind sie altersgerecht. Das heißt, wie gut kann ich an diesem Arbeitsplatz gesund älter werden. Sei es jetzt von der Psyche, kann ich lernen, von der körperlichen, psychischen Bewältigung. Und da haben wir es dann geschafft, andere Kombinationen von Jobs zu machen. Zusammen auch mit dem Betriebsrat, weil da wurde dann andere Betriebsvereinbarungen, zusammen mit einem anderen Schichtplan, weil die hatten vorher eine Rückwärtsrotation, damit man eigentlich jeden Mal, wenn man wieder neu anfängt zu arbeiten, einen Jetlag hat, und da haben wir Vorwärtsrotation, kürzere Rotation. Also das war ein wirklich riesiges Projekt, was wir auch als ganzes Team gemacht haben mit Arbeitsmedizin und Psychologie und auch Wirtschaftsberater. Aber wo ist und schlussendlich, darum habe ich jetzt so viel darum erzählt, ist dann, die hatten von 20 Krankheitstagen pro Person, sind die nach einem Jahr oder anderthalb Jahren später waren die auf 7 oder 8 Krankheitstagen pro Person. Und natürlich spielen da mehrere Faktoren, und mag ich jetzt nicht nur auf meine oder auf unsere Kappe heften, aber das war eine wichtige Part. Und da merkst du, dass es funktioniert? Da merkt man, dass es funktioniert, dass es was, wirklich was bringt für die Mitarbeiter. Es geht die Mitarbeiter wesentlich besser. Und wo ist da die Abgrenzung? Du kommst ja da relativ schnell in die Organisation von Betriebsabläufen. Ja, ja. Und da sind ja betriebswirtschaftliche oder technische Angelegenheiten, Verfahrenswirtschaft und was Gott es da alles gibt. Da könntest du ja theoretisch ja dann anfangen, alles umzukrempeln. Wie findest du da deinen Weg oder deinen Pfad zurück? Worauf besinnst du dich? Ich versuche, und ich glaube eigentlich, im Allgemeinen gelingt mir das eigentlich recht gut, schon immer die Verbindung herzustellen. Schau, also ich kann im Prinzip jeden Arbeitsplatz anschauen. Das ist egal, ob der jetzt unten im Kanal ist oder wenn es der Managementposten um irgendwo ist halt. Im Prinzip kann ich jeden Arbeitsplatz anschauen. Und ich versuche schon auch aber der Mitarbeiter selber kennt seinen Arbeitsplatz am allerbesten. Also du weißt als Lehrer viel besser, wo drückt eigentlich bei meinem Arbeitsplatz oder wo drückt im Bereich Schule der Schuh. Und das muss ich versuchen rauszukitzeln. Und dann sagt der Mitarbeiter auf einmal, ja, das stimmt eigentlich. Das habe ich mir noch nie so überlegt. Ich mache das immer halt so, weil ich es halt immer schon so gemacht habe. Aber es stimmt, ich könnte es eigentlich auch anders machen. Und also bis jetzt ist es mir immer gelungen, nie in jemand anderes Fahrwasser zu kommen. Ich meine, es kann ja auch passieren, wir hatten einen Kunden, und da kam ich als einzige Ergonomin. Und die Arbeitsmedizin hat sich wirklich gefürchtet oder quergestellt oder Angst gehabt habe, dass ich jetzt Arbeit wegnehme und dass ich jetzt den Job von derjenigen Person wegnehme. Und dann habe ich echt wir haben viel geredet und wir sind dann auch zusammen durchgegangen und schlussendlich, weil wir einfach beide das Ziel hatten, dass es den Mitarbeitern besser geht, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß zu dem Bereich ein bisschen mehr. Sie hat den Betrieb viel besser gekannt, hat mir auch sagen können, was sind die wichtigen Ansprechpersonen, wo sollte ich ansetzen oder wo sollte ich eher nicht ansetzen, wo liegt es empfindlich. Ja, da haben wir, ja, für mich liegt schon die Kraft in die Zusammenarbeit und weniger in, dass ich jemand was wegnehmen möchte. Ich meine, schlussendlich auch für der Betriebswirt, das war auch damals bei diesem Projekt, wo wir diesen Jobs so umgestaltet haben, es war natürlich vom Betriebsrat die Anforderungen. Wir wollen nicht weniger verdienen. Und vom Personalchef beziehungsweise vom Finanzchef war es wirklich die Anforderung, es darf nur pro Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht mehr, Hausnummer 30 Euro pro Monat mehr kosten. Weiter geht er nicht. Und innerhalb diesen Rahmen haben wir uns bewegt und haben versucht, ein Optimum zu machen. Das ist bei den Kanalarbeiter nicht anders. Ich meine, das Kanal wird nicht größer, wenn ich sage, es wäre eigentlich besser, wenn es größer wäre. Und damit man weniger gebückt da herumkriechen muss und den Müll rauszuschieben muss. Aber man kann sehr wohl schauen, dass derjenige öfters mit dem LKW fährt oder dass das ehrlich verteilt ist, dass jeder in der Woche einmal mal mit dem LKW fährt oder da mal die, wie heißt das, die Senkgrube lernt geht und nicht ja, Monat nach Monat immer im Kanal unten ist, sondern dass er dann auch andere Tätigkeiten übernimmt. Und dann kann man an manchen Umständen kann man nicht so viel oder nur sehr gering oder sehr langsam was ändern. Und natürlich, das nimmt nicht weg, dass man trotzdem schauen sollte, dass das im Kanal unten besser gestaltet wird. Aber man kann auch ja, ein bisschen weiter rundherum schauen. Und wenn man alle an dem Ziel zieht, es soll die Mitarbeiter so gut wie möglich gehen, dann findet man da meines Erachtens immer einen Weg. Beobachten, reden mit den Leuten, mit allen reden, Modelle bauen, wenn es mehr ist, wahrscheinlich wissen, was international gerade gemacht wird auch. Analysieren, das ist noch ganz wichtig. Was bedeutet das? Also ich beobachte, manchmal sehe ich Sachen, zum Beispiel Spritstation, Automobilindustrie und die Mitarbeiter haben immer die Türe, das war so ein kleinen Kasten, also 50 bei Meter, 50 tief oder sowas, war nicht sehr groß. Und es war die Anweisung von der Sicherheitstechnik, die Türe muss zubleiben. Das darf nicht geöffnet werden. Aber die Mitarbeiter haben nicht gut arbeiten können mit der Türen offen. Und dann versuche ich, mit der Türe zu, weil sie es nicht gut gesehen haben und. Da waren ein paar Sachen. Dann haben sie die eine Hand nicht frei gehabt und dann haben sie, ich weiß es jetzt nicht ganz mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall, ich versuche immer rauszufinden, warum macht derjenige das so, wie er das so macht. Man kann auch nicht sagen, jetzt sitzt man auf relativ gute Sesseln, man kann nicht sagen, auf die Sessel, die am Gang stehen, das sind so Holz, durchgehende Ordinationssessel oder Wartesessel, wie auch immer, man kann nicht sagen, sitz dich auf den Stuhl hin und sitz 20 Stunden gerade auf dem Stuhl. Weil das geht nicht. Man braucht einen Platz für den Po und man rutscht automatisch, wenn man sich anlehnt, würde man so nach vorne rutschen. Und das ist, es gibt kaum Arbeitsplätze. Es ist für mich, es bringt für mich nichts, da neben zu stehen, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, na, man muss immer mit einem geraden Rücken heben oder man muss immer das oder so machen. Oder auch zu Kindern in der Schule zu sagen, sitz jetzt endlich mal gerade auf dem Stuhl. Vielleicht ist der Stuhl nicht so, dass derjenige gerade drauf sitzen kann. Oder ist diese Anlage nicht so gebaut, dass man es gut lesen kann und dass man sich immer so nach vorne beugen muss oder über die Brille drüber schauen muss, weil man es anders nicht lesen kann. Und das sind, ich denke, das ist eine wichtige Part, beobachten und analysieren, was ist da jetzt wirklich die Ursache, weshalb macht jemand das? Das ist die eine Sache, also zu schauen, weshalb macht jemand das so, wie es macht und nicht anders oder besser oder wie auch immer halt. Weil viele Mitarbeiter wissen schon, wie es günstiger wäre, aber sie machen es trotzdem nicht, weil es irgendwas gibt. Wenn ich da unter meinem Schreibtisch einen Hundenkäfig habe, was ich auch schon erlebt habe, dann kann der Person nicht gerade an dem Schreibtisch sitzen. Oder wenn da ein Tischbein ist, dann habe ich keine Beinfreiheit. Und dann werde ich irgendwie schief sitzen. Oder wenn ich 100.000 Schachtel oder Hausbatschen oder was auch immer unter dem Tisch habe. Also das ist das zu analysieren, aber auch zu analysieren, wie viel heben und tragen diese Personen jetzt an einem Tag. Und da kommt man manchmal in Bereichen und die heben, tragen 8.000 Kilo am Tag. Und das ist nachgewiesen, sagen wir mal so, oder es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass diese Person, wie gut auch immer der hebt, irgendwann Bandscheibe bzw. Rückenproblematik bekommt. Und da muss man natürlich auch mit Werten herkommen. Dann kann man nicht nur sagen, der hebt zu viel, der tragt zu viel. Da muss man einfach an internationale Richtlinien und Analysemethoden muss man darauf zugreifen und sagen, da und da und da, in dem Bereich ist er rot, kann man das nicht so gestalten, dass diese Drehung rausgenommen wird oder dass diese Palette, also das Getränken oder irgendwas ohne Paletten im LKW reinkommen, damit man 10 cm weniger weit hochheben muss. Mhm. Das sind keine Riesensachen, aber weil die Arbeit muss getan werden. Ich kann nicht sagen, so, wir verteilen jetzt die ganze Getränke über 10 LKWs, weil das wird dann unbezahlbar und dann kann niemand sich sein Getränk mehr leisten. Mhm. Aber man kann schon in dem Rahmen versuchen, den Arbeitsplatz dann zu verbessern. Und in dem Sinn kann man dann auch, es gibt ja immer so Kollektivsachen, sage ich jetzt mal bei den Getränken, so die Getränkenindustrie, Manipulation von Getränken. Und dann kann man schauen, dass man diese Themen da auch mit reinbringt. Was könnte man eigentlich bei den LKWs, bei der Beladung und, was könnte man da eigentlich alles besser machen? Auch da in der Richtung auch dann Ansätze zu geben. Die macht das ja auch Spaß. Ja. Und sehr. Du hast gesagt, in der Schule war Physik, Mathematik etwas, mhm, was du gerne gemacht hast. Ja. Kannst du dich erinnern, warum? Was hast du erlebt in deiner Jugend, Kindheit an Vorbildern oder Bezugspersonen oder in deinem Lernwegen, aha, dass du dort jetzt bist, wo du bist? Was ist das? Wo geht man da hin zur Schule? Ganz normale Schule? Oder war es eine Montessori-Schule? Oder nein, es war ganz Standardschule ums Eck? Ganz normale Schule, so wie es in Holland halt eine Standardschule ist. Eltern, Großeltern, irgendwas Spezielles? Irgendein. Also mein Großvater, aber ich weiß nicht, ob das damit jetzt so groß zu tun hat, der war in einer HTL-Direktor. Und denen hat das auch immer viel Spaß gemacht, so technisch Sachen zu machen, auf der anderen Seite dann auch eben kreativ zu sein, mhm, und auch zu unterrichten. Ich glaube, dass ich hatte 3 Jahre Mathematik und ich habe es nicht verstanden. Ich habe wirklich gar nichts von der Mathematik verstanden. Und dann habe ich einen neuen Lehrer bekommen und das war ein Schiffssteuermann, er war immer auf große Schiffe gewesen und war immer Steuermann gewesen. Und der war sehr streng, aber der hat bei fast jeder Aufgabe sagen können, für was er das einsetzen konnte. Also er hat einfach die Mathematik real gemacht, also anfassbar gemacht. Und er war sehr streng und wir haben ja in Holland schon sehr lange Zentralmatura und wir haben immer bei den Vortests und so weiter halt relativ, bei uns geht ja die Benotung anders, von 1 ist das Allerniedrigste, das kriegst du eigentlich fast nie, 5 ist auch noch nicht genügend und dann ab 5,5 und weiter aufwärts ist immer besser und da haben wir immer bei den Schularbeiten relativ im Vergleich zu der ganzen anderen Schule, andere Schüler relativ schlecht abgeschnitten, aber bei der Zentralmatura hat man alle sehr, sehr gute Noten. Und train hard, fight easy. Ja, irgendwie so war das. Mhm. Und der hat einfach das mit Humor, ich glaube, Humor ist für mich auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich auch in meiner Arbeit, sobald man mit den Mitarbeitern auch lachen kann und nicht so da steht mit der Zeigefinger, dann bekommt man alles. Und auch wenn man wirklich zeigt, dass man wirklich Interesse hat für die Mitarbeiter. Und wenn man nicht um 9 ankommt und anfängt zu arbeiten, sondern dass man mit denen mitgeht in der Schicht und sagt, so, ich bin, wann seid ihr da? Ja, wir sind um 6 da oder um 5:30 oder bei den Müllmännern um 5. Ich bin auch da und ich fahre gleich vom Anfang an mit. Das macht immer wieder einen anderen Eindruck. Dann sagen die Mitarbeiter, na, der Chef war noch nie mit so früh. Und aber um 9 haben die schon die Hälfte des Arbeitstages. Wenn die um 5 anfangen, ist die Hälfte des Arbeitstages schon vorbei. Mhm. Und dann hätte ich einen großen Teil verpasst. Aber ja, ich weiß nicht. Mir macht einfach das Spaß, das einerseits mit den Zahlen, die Physik und andererseits eben auch das Menschliche. Und da einfach versuchen, ein gutes Optimum zu finden. und nicht ein Maximum. Also das ist vielleicht schon das Wichtigste. Wir haben auch immer diese... Optimum und Maximum, der Unterschied. Ja. Optimum ist praktisch Maxima in verschiedenen Bereichen, die nicht alle gleichzeitig maximal sein können. Ja, schau, wenn du zu jemand sagst, in Österreich wird ja Produktivität oft mit Leistung gleichgesetzt und das heißt, okay, weiß ich nicht, das Maximum wäre 100 Schuhe in der Stunde, ich sage mal was, aber vielleicht ist er dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr völlig ausgepowert, ausgebrennt. Und ein Optimum wäre auch das, wo der, diese Person, in, ein Optimum in einem Job wäre, dass diese Person herausgefordert ist, auch einen Stress ist in dem Sinn nicht automatisch was Schlimmes. Wenn man uns nicht mehr belasten würde, würden wir nur mehr ins Bett liegen und dann würden wir irgendwann Durchliegstellen bekommen und alles. Und dann hätten wir auch keinen Sinn mehr in unserem Leben. Aber ein Optimum ist einfach wirklich, dass ich das, was ich machen kann, wirklich gut machen kann und dass ich einfach auch mich dadurch auch weiterentwickeln. Ich bin dann so im Flow und ich habe so das Gefühl, ja, es ist, es geht was weiter, es läuft, es passt und dann kann man ja auch nur in wie wir es halt verstehen, in dem Sinne auch produktiv sein, weil man dann wirklich auch mitdenkt, mitüberlegt, auch selber schon schaut, wie kann ich Prozessen verbessern, dass man da in ein Optimum ist und nicht ein Maximum, dass ich 5, 6 Jahre hackel und dann total ausgebrennt bin, fertig bin und resigniere vielleicht auch mit dem ganzen Systemen und dann vielleicht auch irgendwann krank werde. Und hast du den Eindruck, dass die Menschen ihre Arbeitsumgebungen sehr viel mehr gestalten könnten, wenn sie das tun würden oder dass sie da sehr ausgeliefert sind den Umständen? Ja. Oder kann man es nicht pauschal sagen? Das kann man eigentlich nicht pauschal sagen. Schau, ich denke, pauschal sagen, weiß ich nicht, vielleicht gibt es so Branchen oder Umstände, so die Infrastruktur. Es ist sicher eine Sache, denke ich mir, wenn ich mir jetzt denke, zu dem Job, den ich habe, ich habe so viele Freiräume und ich habe so viele Möglichkeiten, mir meine Arbeit selber zu gestalten. Natürlich, ich kriege die Aufträge und die muss ich auch annehmen und ich muss ja fertig machen und Berichte schreiben und alles. Und das ist schon ein Unterschied zu jemand, der am Fließband steht und das nehmen muss, was da jetzt kommt. Und das ist oft... Nicht immer, weil das sieht man ja oft auch mit ausländischen Mitarbeitern, die die deutsche Sprache nicht mächtig sind, ist das schon oft auch eine Ausbildungssache, dass die Mitarbeiter, die höher ausgebildet sind, auch im Allgemeinen abwechselnd reichere Jobs auch haben und möglicherweise auch in ihren Augen sinnvolleren Jobs haben. Ich habe jetzt in der Früh zugeschaut, 2 Müllmänner, die so diese öffentlichen Mistkübel ausgeleert haben. Und einer hat mit dem anderen sehr autoritär gesprochen. Er hat ihm offensichtlich beigebracht, wie die Arbeitsabläufe sind. Und er hat gesagt, dort drüben ist die wichtige Mülltonne. Da habe ich mir gedacht, das ist interessant. Für mich sind Mülltonnen alle gleich. Aber es gibt wichtige Mülltonnen. Ja. Also da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Die wichtige Mülltonne. Also und das war auch wirklich spürbar. Das war die wichtige Mülltonne und der hat das wissen sollen. Okay. Oder es war demjenigen ein Bedürfnis, dass er eben sagt, da drüben ist die wichtige Mülltonne. Der muss immer leer sein. Was war bei den Müllmännern? Das würde mich noch interessieren. Was hast du da gemacht? Also bei der Müllabfuhr? Ja. Da bin ich mitgefahren. Ja. Und also das läuft jetzt da noch. Da war eigentlich die Zielsetzung von dem, dass ich mitfahre, einmal Videoaufnahmen mache, wie sie sich bewegen, wie sie gehen, wie sie stehen, wie sie von dem Müllding runterkommen, ob sie springen oder ob sie gehen, ob sie genügend Zeit haben, auch in Ruhe abzusteigen und da wieder in Ruhe aufzusteigen. Auch wie sie die Müll, die Mistkübel aus den Häusern rauskriegen und solche wie Sachen? Sie, ja, das war in einer anderen Gemeinde, das war jetzt nicht in Bahn. Okay. Nicht in Wien. Ja. Weil das ist oft in Wien, sieht man, dass die müssen diese Mistkübel über die Stiegen in genau. den Häusern, in den Halbstock hinauf, dann wieder hinunter. Das ist echt eine schwere Arbeit und aber es scheint extrem organisiert zu sein, extrem. Also die waren auch sehr organisiert. Was die als Vorteil hatten, ist, dass die wirklich sehr gut organisiert waren, in dem Sinn, dass sie haben der eine hat den Mülltonnen schon rausgeholt und dann ist dann schon zum nächsten gegangen und wenn dann die anderen fertig waren, dann sind sie auch schon vorgegangen und der Fahrer ist genau eine bestimmte Strecke gefahren und dann waren sie da schon wieder und sind da wieder aufgestiegen. Mhm. Also das war schon in dem Sinn sehr gut organisiert. Ziel eigentlich davon war, schlussendlich für die Menschen, die das machen, die diese Arbeit machen, diese Müllmänner, ein Rückenschulungsprogramm zu machen, also in dem Sinn eher ein Verhaltensprogramm zu machen, also die Verhaltensergonomie und weniger jetzt die Verhältnisse, also wie schaut der Kübel aus oder wie schaut der LKW aus, damit die rückenschonender ihre Arbeit machen können, sollen. Mhm. Ja, das war eigentlich das Ziel, weil alleine schon, ob ich jetzt von dem Müllwagen runterspringe, oder runtersteige, ist schon eine unheimlich viel größere Belastung für die Wirbelsäule. Also wenn ich springe, ist es 10-mal so viel seines Körpergewichtes, als wenn ich runtersteige. Mhm. Und dann als Ziel praktisch Hilfestellung zu geben, dass man das den Leuten beibringt. Genau, dass die weniger schnell auch im Rücken Probleme bekommen. Aber das sind natürlich dann auch Verhältnisse. Mhm. Habe ich lauter alte, kaputte Mülltonnen, die unten schon offen sind und wo dann die Hälfte rausfällt, ist das natürlich absolut mühsam für die Menschen, die das da reingeben müssen in dem Auto. Oder auch, was für Schuhe habe ich? Habe die eine gute Dämpfung? Kann ich gut damit gehen? Wie viel Eigengewicht haben die Schuhe? Weil ich muss ja da doch wirklich weite Strecken mit diesen Schuhen gehen, ja, all solche Sachen. Auf der einen Seite Verhältnisse und auf der anderen Seite eben das Verhalten. Mhm. Und da schreibe ich natürlich dann einen Bericht, logisch, mit Ansätzen, wo und wo könnte man ansetzen, redet dann natürlich darüber mit den Verantwortlichen und da versucht man dann auch konkret was zu verändern. Und erlebst du das dann, dass das auch wirklich auch berücksichtigt wird? Ja. Schon? Ja. Und du schaust auch nach ein paar Jahren wieder mal hin und wie es, also, oder wird das ist unterschiedlich. Zufall, ja. Da werde ich wieder weiterhin, also die werden wir weiterhin betreuen und diesen Rückenworkshops, die werden jetzt irgendwann nächstes Jahr, werden die ja stattfinden aufgrund von diesem Material. Bei manch anderer Firma ist es so, dass sie kaufen mich einmal für ein Projekt und dann weiß ich natürlich nicht, wie es dann weitergegangen ist. Ich habe jetzt einmal eine Sendung gemacht über Bewegung am Arbeitsplatz, was Firmen machen können. Mhm. Und da hat die Arbeitsmedizinerin von einer Bank gesagt, und das ist sehr interessant, ich habe auch eine zweite Sendung gemacht, über wie man den Tieren im Zoo ein artgerechtes Verhalten ermöglichen kann. Mhm. Also dass das Meerschweinchen auch wie ein Meerschweinchen sich benimmt im Zoo und der Tiger. Und da hat die Frau im Zoo Zürich gesagt, eigentlich machen wir den Tieren Probleme. Wir verstecken ihnen das Futter, sprühen Parfüm ins Tigergehege und die schauen dann, was ist da los, ist das jetzt Gefahr oder nicht. Mhm. Und auch die Arbeitsmedizinerin hat gesagt, wir schauen, dass wir zum Beispiel das Regal, wo der Ordner reinkommt, nicht extrem leicht erreichbar machen, sondern dass der Mitarbeiter aufstehen muss zwischendurch und etwas hinräumen oder der Drucker nicht im selben Raum steht, sondern woanders. Mhm. Und das finde ich auch noch einen interessanten Ansatz. Schwerer machen. Da muss man schon gut hinschauen, dass man da keinen Blödsinn macht. Das wollte ich noch erzählen. Und das andere ist, ich habe ein super interessantes Buch gelesen über Pilotenfehler, wo einfach Unfälle analysiert worden sind. Genau. Dieses Crash-Kommunikation? Das weiß ich nicht, wie das. Ich habe es auf Englisch gelesen und den Titel wieder vergessen auf meinem Amazon Reader. Aha. Es war praktisch aber ein Fachbuch eigentlich, wo das wirklich systematisch untersucht wird. Und das war auch interessant praktisch, dass man unter bestimmten Umständen, wenn dann eben zwei oder drei oder vier Sachen zusammenkommen, man wirklich mit dem Menschen kalkulieren muss, wie tickt der. Mhm. Dass man einfach, get the it is, gibt es etwas, wenn einmal einer schon vier Flüge am Tag hatte, dann möchte er ankommen auf diesen Flughafen. Mhm. Und er wird praktisch seine Entscheidungen einen Bias haben, dass er eben gewichtet, dass er noch an diesem Abend dann in dieser Stadt nach Hause kommt. Ja. Get there. Ja. Ja. Und aber die Leute, die das untersuchen oder der, der das geschrieben hat, nicht Fehler eben empfindet als schlecht oder als tragisch, sondern als Teil der menschlichen Natur und dass man einfach mit dieser Thematik ganz normal arbeiten kann und eben auch, wie du beschreibst, viel analysieren, viel, das ist wirklich eine strategisch-technische Arbeit eigentlich, das aufzudröseln. Mhm. Und eines wollte ich noch erzählen, habe ich früher mal gehört, bei Kampfjet-Piloten sind so viele akustische Eindrücke, dass jeder zusätzliche Warnton noch ein Problem darstellen kann. Und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Man ist draufgekommen, wenn man dem Piloten ins Ohr einspielt, die Stimme seiner Tochter, Papi, dein linkes Triebwerk brennt, dann hört er das noch. Und weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist zumindest eine schöne Geschichte. Ich möchte schon noch, ein Ding möchte ich kurz sagen, was die Arbeitsmedizinerin gesagt hat, ist natürlich richtig. Man macht die Arbeit in dem Sinn ein bisschen mehr, dass man mehr gezwungen wird, sich zu bewegen. Ja. Aber das hängt immer davon ab, was der als Arbeit hat. Weil wenn er den ganzen Tag geht, dann ist er ganz froh, wenn er einmal mal sitzen kann und sein Kaffeehäfel nicht um fünf Ecken herholen muss, sondern dass es direkt, weiß ich nicht, neben der Eingang ist oder wie auch immer halt. Also das hängt schon immer davon ab. Ich denke, für Schreibtischarbeiter, Büroarbeiter. Computerarbeitsplätze ist das absolut gültig zu sagen oder auch wichtig zu sagen, geh raus, hol dein gedrucktes Papier aus dem Nebenraum oder schreib keinen E-Mail ohne Attachment, sondern geh zu den anderen Kollegen rüber und frag, ob wir was essen gehen. Aber man muss schon immer schauen, zu welchem Mitarbeiter sage ich was oder empfehle ich was. Für den Postmitarbeiter sieht man das dann schon anders. Und zu den Piloten noch, wir haben eine Großanlage und das war für mich eigentlich genial. Die haben Warntöne nicht als Töne abgegeben, weil man kann ja auch als Mensch nur eine bestimmte Anzahl an Warntönen differenzieren. Ob sie jetzt dreimal hintereinander schnell Pieps macht oder was auch immer halt. Und die haben die wichtigen Anlagen Tieren Geräusche gegeben. Also dann hat die Ente gequakt oder die Zieger hat. Für manche war das dann recht wie einen Streichersto oder sowas. Aha. Aber die Mitarbeiter haben die Sachen viel besser akustisch differenzieren können. Wenn der Löwe brüllt, ist echt die Scheiße am Dampfen. Könnte man sagen. Ja, das muss man ja natürlich dann gemeinsam herausfinden, welche Tieren da passend sind, damit man nicht nur genervt ist davon. Und auch bei den Piloten, dass man die arbeiten auch sehr viel dann mit Lichtern. Mhm. Es müssen alle Lichter grün sein im Panel und wenn etwas orange ist, dann muss man sich das näher anschauen. Mhm. Und auch die Checklisten, wie die designt sind. Mhm. Was muss man ausrufen? Da gibt es dann den fliegenden Pilot und den kontrollierenden Pilot und wer sagt wann was? Mhm. Und was passiert, wenn sie müde sind? Mhm. Was wird dann ausgelassen oder wird dann implizit gemacht, aber nicht gesagt? Mhm. Wow, das ist echt interessant. Mhm. Na, da gibt's vieles. Die Frage ist nur, mich beunruhigt immer das dann, wenn mich das interessiert. Mhm. Warum mich das interessiert? Ob das nicht eventuell eigentlich, das sollte mir doch, ob das nicht ein Problem von mir ist? Solche Dinge sollte man Experten überlassen, aber nicht im Alltag bedenken. Wieso nicht? Weiß nicht. Also ich glaube, die Neugierde ist schon eine unserer wichtigsten Entwicklungsgründe. Also er war schon ein über Pilotenfehler ein Fachbuch zu lesen, das beunruhigt mich mittlerweile schon mehr. Habe ich auch. Hast du schon? Ja, habe ich auch. Fand ich sehr interessant, weil es manchmal an ganz andere Sachen liegt, an das man einfach gar nicht gedacht hat. Mhm. Und zum Teil kann man das ja auch an einem selber reflektieren oder das bei sich selber dann auch anschauen. Es sind schon die Mechanismen interessant. Also ja, wie sind die Wirkzusammenhänge und wo kann man, wie greift sich das an? Also, und ich denke, man kann von jedem Beruf, man kann einfach von jeder Disziplin, die ja solche Sachen, Wahrnehmung, sehe ich es, höre ich es wirklich oder glaube ich es nur zu hören und so weiter. Ich glaube schon, dass man von jedem Beruf, der in dem Bereich auch arbeitet, was lernen kann, was man dann wieder mitnehmen kann. Kann ich das Rot wahrnehmen oder kann ich das Blau wahrnehmen? Oder warum sehe ich das eine schon und das andere nicht? Vielleicht ist jemand farbenblind oder vielleicht ist die Kombination da ungünstig oder ich bin schon müde und. Also ich finde das schon interessant. Ich finde das nicht komisch, wenn man sich für sowas interessiert. Ja, meinst du? Ja, es beruhigt. Es würde beruhigen. Nein, mir gefällt das. Also ich denke mir... Es gibt noch so... Ja, Entschuldigung? Na, es ist nur... Was ich nur manchmal schade finde, ist, dass ich mir denke, Wahnsinn, ich könnte einfach so viel lernen noch dazu. Farbwirkungen und mit zum Thema Licht sind wir ja heute gar nicht wirklich gekommen, aber da gibt es ja auch Unmengen, die uns beeinflussen als Menschen, ob wir uns wohlfühlen und was auch immer halt. Und dass ich mir echt denke, es gibt schon noch wahnsinnig viel zu lernen. Wenn man schon 20 Wahnsinn. Jahre in einem Beruf ist. Und das ist schon auch schön. Also mir taugt das. Schön. Ja. Es wird jetzt dunkel draußen. Ich glaub, ja, ziemlich. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Okay. Ich bin nicht müde geworden auf diesen Sessel. Was kostet denn der eigentlich, wenn ich den kaufe? Sicher eher. Der ist nicht so teuer. Nicht? Ungefähr? Nein, das ist ein relativ Standard-Sessel. Der kostet ungefähr 250 Euro. Ah, okay. Von Skandinavien kommen diese viele solche Sachen. Das ist auch ein skandinavisches Modell, worauf ich drauf sitze. Deiner kostet wahrscheinlich 2000. Nein. Das ist aus recyceltem Kunststoff. Ja, trotzdem. Und ist ein schwedisches Modell. Und wenn du dich drauf setzt, probier mal, dann bewegt er sich. Also es kommen viele damit nicht zurecht. Und zwar bewegt er sich... Wenn du nach vorne gehst zum Arbeiten am Computer... Dann kippt er ein bisschen nach vorne. Der andere bewegt auch die Rückenlehne. Ja, ja. Das ist eine Synchronlehne, aber da bewegt sich auch der Sitz. Für viele hat der zu wenig Unterstützung. Dass die Ärmeldinge ein bisschen wackeln, das gehört dazu. Das ist halt dieses so. Das ist Teil der Bewegung. Das ist möglicherweise auch, weil das schon ein älteres Modell ist. Aber verstehe. Der schaut auch so ein bisschen ähnlich aus wie diese Kinderwegen aus Skandinavien, wo Stocke, glaube ich, heißen die, wo das Kind so hoch oben ist und wo auch so schräg ist. Mhm. Und auch dieser Wippsessel. Die Kniesessel. Ja, die Kniesessel einerseits, aber auch die auf einem runden Teller einer der ersten kommt da von Stocke. Genau. Stimmt. So einen habe ich zu Hause, den ich aber nicht immer verwende, sondern immer wieder nur abwechselnd. Ist auch. Schau, ich denke, wenn man müde wird, dann soll man lieber einen Sessel nehmen mit einer Rückenlehne, weil auch auf diesen Hocker kann man eigentlich recht ineinander gesackt sitzen. Und dann wäre es manchmal schon fein, auch eine richtige Rückenunterstützung zu haben. Esther, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Gerne. Wow. Ergonomie. Ich habe es gewusst, das ist spannend. Ja, es ist spannend. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ja, passt. Ja, auch danke für Dankeschön. Das Gespräch. Ja, also ich war bei Esther Domburg zu Gast an der TU Wien. Sie ist Mitarbeiterin bei IBG, Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement. Man kann ihre Expertise buchen und die Links werden wir sauber verlinken in den Shownotes. Und da ist sicher etwas dabei, was man einfach von auch für Schulen und Betriebe verwenden kann. Ja, das war's. Danke. Jetzt stecken wir alles ab und passt. Ich gehe noch nach Hause. Vielen Dank. Tschüss. Thank you. Musik.